Der Zimmermann, der hat also lange Balken, der hat also große Arbeit mit größerem Holz und es ist auch meistens roh. So, und der Drechsler, der hat eben sein Holz und der macht dann auf der Drehbank sein Holz rund, also längsrund oder Ringe. Und der nächste ist der Böttcher, der also auch Holzfachmann ist. Das ist der eben dann hier Behälter macht. Und der Möbeltischler, das ist ja altbekannt, das haben wir in jeder Wohnung, die Möbel. Und der Modellbauer, der hat also jede Zeichnung und jedes Produkt, was der herstellt, ist was anderes. Es gibt beim Modellbauer keine Doppelung. Der kriegt quasi die Idee auf den Tisch? Der kriegt, das kommt drauf, das kommt drauf an. Kriegt der Modellbauer in Auftrag von einem Betrieb, was er eigentlich sein sollte, der Gießereimodellbauer, da kriegt er seinen Auftrag von einem Maschinenbaubetrieb, meistens Maschinenbaubetrieb. Da sind natürlich exakte Zeichnungen da und da ist alles vorgegeben. Oder bei Turbinschaufeln. Wo viele Rundungen, viele Kurven sind. Aber da gibt der Betrieb auch schon dann das genau vor. Im Flugzeugbau bei der 152 Endkappe war natürlich auch eine Zeichnung da, die also die einzelnen Zonen, die Konturen der einzelnen Zonen einem vorgegeben hat und die macht man dann als Schablone oder man macht es als Gräde, sagen wir mal, als Gräde, dass man also die Scheiben, also die Konturenscheiben vorgibt und die Zwischenräume eben dann ausfüllt. Wie schon gesagt, das muss dann, da fordert dann die Funktion, wie man es macht, oder das ist dann die Intelligenz des Modellbauers. Und beim, was ich ja nun erlebt habe, das waren entweder die Kanteln für die Flugzeuge, die waren eben rund. Da wurde eben die Anschlussstellen vorgegeben, also wo es angenietet oder angeschraubt worden und dann wurde eben dann die günstigste Kontur ausgearbeitet. Eigentlich ist das wie das auch ein Bildhauer macht, wenn der noch den Hintern von einer hübschen Frau macht, ne? Oder auch die Hauptlinien und das andere macht er eben dann, dass also es fließt. Ist schon in Freihand, aber... Aber das ist natürlich aber nicht nur... Also im Allgemeinen wird der Auftrag, außer man arbeitet in der Forschung. Also ich habe in zweimal in Forschungsabteilung gearbeitet, dann arbeitet man mit einem Wissenschaftler zusammen und da gibt dann bloß ein paar Werte vor. Und dann macht man. Ein anderes Feld wäre der Designer. Ja, und dann gerade ich weiß noch, dass der mein Meister oder Abteilungsleiter in der Flugzeugforschung, dass der immer sagte, da guckt die weg, nahm bloß die Hand und da drüber streicheln und sagt, da juck ich ja nicht hin. Da muss man dann die Kurve muss man fühlen. Moment, also wenn man dann mit der Hand drüber fährt, muss man die Kurve fühlen. Da darf es also keine Ecken und Kanten geben. Ja, also dort ist es so, dass also die Anschlusswerte angegeben werden und dann das andere muss dann eine Höhe, Breite, Anschlusswert und so weiter. Und das Zwischending, die Zwischendinge müssen eben dann ausnivelliert werden. Ja, und das war ja nun, und gerade speziell was im Flugzeugbau oder wo ich das gemacht habe, war es so, dass die eigentlichen Montagen oder Rippen oder was so gemacht wurde, das wurde von den Flugzeugbauern gemacht. Die waren ja darauf auch ausgebildet. Aber die Sachen, die also, wie ich gesagt, Konturen, ja, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass es auch eine Art Modellbauer sind, die das machen eben. Oder meinetwegen die Musterbauer von Autos, die Autokarossen, die müssen ja auch eine fließende Kontur haben. Und da muss der Modellbauer oder der Gestalter, der das dort macht, dann muss das eben dann... Und wird dann von diesen Modellen wieder, werden da dann die Maße abgenommen und wird dann nachgebaut? Oder ach so, nee. Ist das mehr so eine Vergeistigung? Also nee. Also, Materialisierung des Geistes. Ja, nee. Wir wollen mal nicht zu weit in die Kunst eingehen. Die Gießereimodelle werden ja eingeformt in Sand und dann in die Hohlräume kommt dann Stahl rein oder Guss oder Messing oder was gegossen wird. Einwege-Modelle. Ja, ne? Ja, das. Da ist. Und die Kugeln ist eine andere Sache. Die werden ja aus Metall gemacht. Aber die fangen auch mit Modellen an. die Ausstellungsmodelle, naja, das, was die Bastel, viele Bastler so sagen, Ausstellungsmodelle, die werden natürlich gemacht, entweder nach Vorgaben, gezeichneten Vorgaben, skizzierten, nach Fotografien, nach Grundrissen. Und dort ist es, dort ist entweder Fantasie von dem Modellbauer oder die Fantasie des Wissenschaftlers, die dann durch den Modellbauer verwirklicht werden. Das sind ja dann Endprodukte. Das sind, die werden gleich, das sind gleich Endprodukte, also Anschauungsmodelle. So, und dann gibt es natürlich viele, viele Forschungsmodelle, die eben für verschiedene Zwecke, zum Beispiel eben, wo wir den Schwirrfluch, da wurden natürlich auch Bienen nachgebaut, in verschiedenen Maßstäben, die dann in einem Wasserkanal oder auch in einem kleinen Windkanal gemessen wurden. Das wurden also auch aus der Natur, und das wird wahrscheinlich bei vielen Sachen, wurden eben dann auch Nachbildungen oder aus der Natur. Und die werden oder mitunter dann auch in Serien gemacht, mit verschiedenen Werten, ne, wo die Werte mal sich verändern können, damit dann bei den Messungen, ne, also solche Forschungsmodelle sind ja meistens so gemacht worden, dass die dann für Messungen verwendet werden und dann, wo dann eine Auswahl getroffen wird bei den Messungen. Ja, das ist, ja, was haben wir da noch? Und bei Schiffskörpern oder gerade hier, da ist es ja ähnlich. Ne? Da werden eben dann die Versuche dann gemacht in einem Versuchskanal, wo man dann, oder ich habe auch hier der Dresdner Versuchskanal, die dann Messungen gemacht haben bei Brücken oder die Messungen gemacht haben nach dem großen Hochwasser über den Weißeritzlauf und so weiter. Da werden eben auch Modelle, also da wird das Stück, was gemessen werden soll, eben erst einmal nachgebaut. Und mit Unterschied, die Maßstäbe spielen eine Rolle. Oder beim Design-Modellbau spielt ja zum Beispiel das Schwindmaß eine Rolle. Das heißt, die Metalle, die beim Erkalken, übrigens ist ja auch bei der Keramik so, ne, beim Brennen, dass die dann zusammengehen. Ne? Also im Stahl 2% plus und beim Grauguss M plus 1% plus. Und das sind solche Sachen, die dann aber technologisch unterschiedlich sind und dann Vorgaben sind für den Modellbauer. Und das hat mit dem Messen was zu tun, das hat nicht mit dem Bauen zu tun. Ne, und dann das Material. Das Material, es kommt eben dann auch darauf an, was es sein soll. Das kann also Hartholz sein und neuerdings werden natürlich auch, oder weißes Holz, und neuerdings werden auch Plastikstoffe verwendet, Schaumstoffe verwendet. Ach, da gibt es heute gibt's ja so viele Ersatzwerkstoffe, die eben für die verschiedenen Zwecke auch verschieden eingesetzt werden. Also ganz aussterben wird es ja auch seltener, wird's, weil durch die Digitalisierung... Ja, mit der Digitalisierung. Schon ja, ausgedruckt werden in drei Dimensionen. Ja, ne? Also mit der Digitalisierung. Mein Sohn macht ja also sehr viele Modelle mit vielen. Wir haben zum Beispiel im vorigen Jahr für das Dresdner Schloss ein Modell 1 zu 10. Nein, war nicht 1 zu 10. War kleiner, also mit einem Maßstab gemacht, dass das Modell in vier Teilen ist und dass das auseinandergezogen werden kann, sodass man immer von einer Seite in den Hof reinguckt. Es geht also um den Schlosshof vom Dresdner Schloss. Und das Modell musste deswegen gemacht werden, damit die Künstler, die Kunstwissenschaftler und Historiker und so weiter die spezielle Gestaltung der Graffiti-Malerei im Schloss abstimmen könnte. Das Dresdner Schloss hat ja diese berühmte Graffiti-Malerei und durch die Zerstörung und durch die Renovierung und so weiter und so fort sind die an vielen Stellen verloren gegangen und die müssen also jetzt nacherfunden werden. Und deswegen haben die Künstler angefordert, ein Modell von dem Dresdner Schloss im Innenhof. Wir haben das also nur einfach hellgrau grundiert angeliefert mit allen Giebeln, mit den Schmuckgiebeln und mit Fenstern, mit den vielen, vielen unterschiedlichen Fenstern und so weiter. So. Und diese Fenster, die werden heute bearbeitet mit dem Rechner. Der Rechner wird also, so eine Wand mit den Fenstern wird also im Rechner eingegeben. Der Rechnerprogramm geht an eine Fräsmaschine und die Fräsmaschine arbeitet dann die vielen, vielen Fenster ganz exakt aus. Dort hat man natürlich dann die moderne digitale Technik eingesetzt. Ja, aber also Handarbeit ist immer noch gefragt. Die Handarbeit ist immer noch sehr gefragt. Geschult werden, ne? Nee, das ist ja also beim Modell, dadurch, dass ja nun jedes Produkt und jede Aufgabe beim Modellbauer anders ist. Wenn sowas ist, dass manches Modell mehrmals gebraucht wird, das ist vor allem in der Autoindustrie so oft vorgekommen. Wenn wir zum Beispiel Zylinderblöcke gemacht haben, sagen wir mal für einen LKW, Da wurde also ein Muttermodell gemacht, das heißt ein Modell in Holz, das wurde abgegossen in Aluminium, wurde dann von einem Modell Schlosser, da nannte sich Modell Schlosser, vielleicht in manchen Betrieben ist es auch ein Modellbau, also der Holz und Metall bearbeitet, aber im Allgemeinen ist es so, dass das dann ein Spezialist ist, der dann das Modell Oberfläche, das wird also im Maßstab, doppelten Maßstab gegossen und dann wird das dann in der Oberfläche sauber gemacht und dann, sodass meinetwegen jetzt 10, 12 neue Modelle entstehen, die alle gleich sind, weil ja das Endprodukt in der Serie auch gleich sein muss. Also keine Kugeln, bei der Kugel ist es was anderes, da wurde negativ gemacht und da wird direkt in die Kugel eingegossen. Beim Muttermodell und beim Duplikat oder bei der Herstellung mehrerer Modelle vom gleichen wird trotzdem noch in Sand gegossen. Meistens sind die Modelle dann auf Platten und in Formmaschinen, also nicht mehr mit der Hand aus der Erde raus, also Form Sand gezogen wird, die dann also auch auf Maschinen. Und wir haben zum Beispiel vor der Reparation für Russland, für Landmaschinen, die Eisenräder, die dann noch mit solchen Stägen waren hier, damit sind die Rutschen, die wurden gleich ganz spezielle Formmaschinen gebaut, wo das Modell mit der Maschine schon fertig geliefert wurde. Und die eben dann Tausende von solchen Eisenrädern herstellen können. Also, wie schon gesagt, das ist ja so vielseitig, das ganze Gebiet und es gibt Spezialisten. Es gibt auch noch Spezialisten, die sich zum Beispiel für die Glasindustrie, die sogenannten Glasformbauer, die also praktisch bloß Form bauen für die gespritzten, wo das Glas praktisch für Schalen oder für Lampenschirme oder für was weiß ich, nenne Flaschen, die werden mit Automaten gemacht, aber für Gefäße, die eben praktisch dann in Glasform gemacht werden. Oder es gibt den Hut vom Modellbauer. Das ist wieder ein Modellbauer, das ist ein halber Bildhauer, der also praktisch jetzt die Form macht mit den verschiedenen Formen für Damenhüte und auch für Herrenhüte. Da wird allerdings eine Krempe gemacht meistens eine Krempe gemacht und in das Kopfmodell, dass also dann Holzmodelle gemacht werden, wo dann die Hutmacher ihres Material, meistens ist es ja Filz, drüber zieht. Und dann hier, weiß ich nicht, nass oder mit Wärme oder was jedenfalls dort drüber zieht und dass dann der Filz so austrocknet oder so sich verformt, dass er in der Form bleibt, die der Hutmacher oder der Gestalter, da gibt er auch seinen Wunsch, wie er sich das vorstellt, die neue Mode. Und der Modellbauer, der Holzmodellbauer oder der Hutmodellbauer, der macht ihm dann die Hutform so, wie das der Gestalter gerne hätte. Wie werden denn die runden Sachen gemessen? Ist das mehr so eine Art Gefühlssache? Nein. Also wie schon gesagt, der Hutmodell, es gibt erst einmal die Kopfgrößen. Und die Kopfgrößen, die haben die dann als Vorgabe, die haben die Hutmacher da. Und das ist das, was vorgegeben wird. Und dann die anderen Konturen, die werden dann aus dem Entwurf des Modeschöpfers oder wer das nun gerade macht oder der Hutdesigner, wird dann nun dort, entweder hat er das überhaupt schon vorgegeben, direkt die Kontur oder eben dann nach Blickkontakten oder wird er dann nach der Ausrichtung dann so verformt. Aber ich bin da kein Spezialist, ich habe bloß mit Hutformern zusammengearbeitet und weiß ungefähr, wie gesagt, die haben übrigens überwiegend mit Pappel als Arbeitsmaterial gearbeitet. Ja. Was gibt es noch sonst? Und dann natürlich die vielen, vielen Modellbauer, die zu Hause, aber die haben ja nun die Spielzeugmacher oder sagen wir mal hier, die Eisenbahnmodellbauer und Flugmodellbauer und so weiter, die arbeiten mit den unmöglichsten und mit den vielfältigsten Materialien. Haben aber mit dem eigentlichen Modellbauberuf nicht direkt zu tun. Aber es gibt eben da viele, viele Künstler. Ne? Wenn man so eine Hobbymesse, wie ich sie jedes Jahr erlebe, in Leipzig sind, da staunen wir eben, was manche so fabrizieren, ne? In allen Gebieten. Und da sind eben die Eisenbahnmodellbauer die am umfangreichsten. Ja, aber wie schon gesagt, das gehört alles dazu. Yeah.